und herzlich willkommen zur One Piece Kapitel Review zu Kapitel 867 hier bei Bing Stammtisch. Mit dabei ist natürlich wie immer der Max. Moin. Und ich, Kevin, dich. Hi. Wie wir jetzt festgestellt haben. ja, 867 trägt den Titel Happy Birthday. Und um eines schon mal vorwegzunehmen, Oda hat meine Gebete zumindest erhört, nämlich mit diesem Kapitel endet der Big Mom Flashback. Ja, aber lass uns erstmal kurz den Inhalt zusammenfassen. Ich glaube nicht, dass das alles war. Okay. Dann fangen wir aber erstmal mit der Coverpage an. Es geht immer noch weiter mit Kevin Dish. Man sieht ihn mit seiner Krone auf einem Stuhl sitzen und ein paar seiner Untertanen, nehme ich jetzt mal an, und man weiß nicht, ob daneben seine Eltern sitzen neben ihm oder auch seine Untertanen. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon, dass er da das Heimatland schon verlassen hat. Also ich denke mal, das sind seine Untergebenen alles. Oder? Also ist das auf seinem Schiff? Würde ich mal schätzen, ja. Ja, doch, stimmt. Im Hintergrund sieht man den Mast und die Netze, was die benutzen, um hochzuklettern. Stimmt, hast recht. Ja, das sehe ich jetzt auch erst. Ja gut, dann sehen wir ihn auf seinem Schiff. Und es wird gesagt, Cavendish musste sein Heimatland verlassen, weil er das Verbrechen, zu beliebt zu sein, begangen hat. Er hat nur 74 Untergebene und lediglich ein Kopfgeld von 500 Millionen Berry im Schlepptau. Das ist, glaube ich, eine Fehlübersetzung der Deutschen. Im Englischen ist da nicht von Kopfgeld die Rede. Ich glaube, das heißt, soll eher Vermögen heißen. Also, dass er halt 500 Millionen Berry aus seinem Land mitgenommen hat. Okay, das wollte ich nämlich auch nachfragen, weil wir wissen ja, dass er nicht 500 Millionen Berry Kopfgeld hat. Genau. Ich habe leider gerade das Englische nicht offen, aber also so aufgefallen, dass da Kopfgeld stand, war es mir nicht beim ersten Mal lesen heute. Ich meine auch, also ich habe es auch zuerst auf Englisch gelesen, ich meinte auch irgendwie, dass es Fortune oder sowas Vermögen, war, irgend sowas. Genau. Also, wir sind uns eigentlich vor. Cavendish hat anscheinend 500 Millionen Berry Bar Geld. Ja, ich meine, so ein Piratenleben dabei ist auch teuer. Ja klar, muss ja Women and Wench muss ja irgendwo herkriegen. Ja, stimmt. Und Koks und... Ja, also ich finde einer seiner der Bediensteten, also erstmal tragen die alle so Turmfrisuren, das ist auffallend. Das finde ich irgendwie geil. Ich finde das alle Design... Die haben alle so eine Marge Simpson Figur Frisur irgendwie so. Und der kleine Typ da im Vordergrund, der sieht ein bisschen aus wie Napoleon, so von der Statur her. Ja, stimmt. Vielleicht heißt er ja Napoleon. Finde ich cool. Ist mal was ganz anderes vom Design. Napoleon hieß ja schon der Hut von Big Mom. Ja, wollte ich gerade sagen. Der Name ist schon weg. Dass der auch so heißt. Naja. ich glaube, das war's jetzt mit der Cover-Story, oder? Das wäre also zumindest irgendwie ein guter Abschluss, fände ich so. Ja, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht jeder so einen Rückblick bekommt in Sachen, ja, wie er aufs Meer gesegelt ist. Bei Bartolomeo wissen wir ja schon, dass er da aus Loketown Ruffy hinterher gesegelt ist. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das jetzt so zwei, drei Kapitel pro Captain dabei sind. Ja, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Aber lass uns mal zum eigentlichen Hauptchapter kommen. Ja, und zwar sehen wir gleich die Konfrontation von Big Mom versus, wie hieß er, Wasserfall? Jorle. Wasserfallbad. Ja, genau. Im Deutschen sind die Namen wieder ein bisschen anders. Auf jeden Fall der Wasserfall. Der Wasserfallbad-Typ. Der greift sie an. Big Mom zerstört sein Schwert und fasst ihn am Bart und macht dann so einen Judo-Wurf. Ja, und tötet ihn. Tötet ihn damit, ja. Nicht direkt, sondern er liegt dann später, glaube ich, seinen Verletzungen. Einfach weil er so alt ist. Wenn du so einen alten Knacker so aufs Kreuz legst, ja, davon schwer zu holen. Auf jeden Fall, das führt dazu, dass der Typ später stirbt. So. Deswegen sind natürlich die ganzen Riesen jetzt aufgebracht und wollen Big Mom irgendwie loswerden. Und Mutter Karamell enthüllt, will sie dann beschützen, und es wird enthüllt, dass auch sie Teufelskräfte hat, die erstaunlich denen von Big Mom nahe kommen, muss ich sagen. Ja, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass sie die Seelenfrucht hat. Zum jetzigen Zeitpunkt. Es sieht zumindest so aus, denn aus dem einem der Feuer, das da ist, erschafft sie eine Sonne, so wie ähnlich, wie hieß sie, Prometheus, ne? Prometheus, ja. Nur nennt sie die Pandora. Mhm. Ja, können wir gleich, also über die Teufelskräfte müssen wir, denke ich mal, am Ende noch etwas ausführlicher sprechen. Genau, so, Big Mom kriegt ihr komisches Semmler, kleinen Vorrat und ist dadurch erstmal irgendwie zumindest kurzzeitig ruhig gestellt. Dann taucht der andere legendäre Bart-Typ auf. Mhm. Bergbart Yaruhu, ne? Ja, irgendwie so. Der dann auch Big Mom töten will, aber Mutter Karamell sagt, nein, hab Erbarmen mit den Kindern, ich verlasse dieses Land, du wirst uns nie wiedersehen, aber lass ihn Ruhe. Mhm. Ja, und darauf lässt sich dann der Alte ein. Die Kinder und Mutter Karamell ziehen weg aus Elban und kommen bei einem anderen Riesenstamm unter, der nicht auf Elban ist. Ja. Oder? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob da tatsächlich Riesen auf der Insel leben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser Riesenstamm sie nur dahin gefahren hat und denen das Haus gebaut hat. Also das, so war das jetzt meine Vermutung, weil ich finde nämlich, dass diese Insel erstaunlich viele Ähnlichkeiten mit Whole Cake Island hat. Man sieht zum Beispiel diese Berge im Hintergrund, diese runden Hügel. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir auf Whole Cake Island gerade sind, wo das Lammhaus oder das Schäfchenhaus steht. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht nach dem, was gleich noch passiert, Big Mom vielleicht bis heute, 60 Jahre später, noch immer da auf Mutter Karamell wartet und die Insel nicht verlassen hat. Okay, das ist eine interessante Theorie. Ich hab's dann so gar nicht weitergeführt. Ich dachte erst, die sind jetzt tatsächlich irgendwie bei einem anderen Riesenstamm untergekommen. Ja, es sind auf jeden Fall Riesen mitgesegelt. Ja, es macht auf jeden Fall mehr Sinn, was du sagst, so. Ja, es ist mit der Insel nicht ganz eindeutig, ich würde aber mal davon ausgehen. Also auf jeden Fall ist klar, dass jetzt woanders das neue Schäfchenhaus aufgebaut wurde. Und wir bekommen einen Twist für Mutter Karamell. Genau, einen Twist für Mutter Karamell. Die ist nämlich gar nicht so nett, ja, wie man uns weismachen möchte. Denn in Wahrheit ist sie Sklavenhändlerin, spezialisiert auf Kinder. Und trifft sich mit der CP0, oder? Ich glaube, das wird nicht genannt. Sie sehen verdammt danach aus. So. Ja, ich denke auch, dass wir da eine ältere Version der CP-Cypherpol haben. Ja, also auf jeden Fall trifft sie sich mit denen, um praktisch den Verkauf von Big Mom zu regeln. Mhm. Denn, wie sich herausstellt, ist Mutter Karamell auch unter dem Unterweltnamen hier im deutschen Kapitel heißt es Yamauba. Mhm. Auf Englisch heißt es, glaube ich, Mountain Witch. Also Berghexe. Genau. Ist Waisenkindhändlerin und will die Kinder und verkauft alle 2 Jahre ein besonderes Kind so an die Weltregierung. Hat auch der Regierung John Giant verkauft. Mhm. Den ersten Riesen in der Marine, wie wir erfahren. Der damals beim großen Krieg von Whitebeard hart auf die Fresse bekommen hat. Ja, wie alle anderen Riesen auch. Und ja, Mutter Karamell ist anscheinend ziemlich, ziemlich böse. Was hältst du von dem Twist? Ich will jetzt nicht sagen vorhersehbar, aber... Also vorhersehbar, weiß ich nicht, kann man sicherlich drüber streiten, aber ich finde einfach unnötig. Also... Ich sehe im Moment nicht, wie es für die Handlung einen Unterschied macht, ob Mutter Karamell die ist, die, von der sie behauptet, sie zu sein, oder ob sie jetzt böse ist. Also das macht für mich überhaupt keinen Unterschied. Ich finde sie als Charakter mindestens genauso uninteressant wie Pudding. Und ja, was mit Big Mom in dem Kapitel passiert, ist auch so... Ja, also man hört vielleicht schon aus, ich bin nicht so begeistert von dem Kapitel. Also irgendwie passiert viel, aber auch letzten Endes gar nichts. Das Schönste finde ich fast noch, dass die Bings Sake singen. Die sind ja hier bei Bings Stammtisch. Das heißt, sie wollen es singen, aber sie singen es, glaube ich, nicht. Ja, weil es ein Piratenlied ist. Ja. Auf jeden Fall geht es dann noch weiter, dass Big Mom Geburtstag hat und man ihr eine große Semmler-Torte gibt. Das dann Croque-Cembouché Genau, genannt das wird. sind diese Dinger, die Jinbei ihr gefüttert hat, aktuell im Anime, als sie einen ihrer Wutanfälle hatte. Ja, und sie ist das und sie ist so glücklich, dass sie weint und durch die ganzen Tränen sieht sie nicht, dass während sie das isst, alle Kinder und auch Mutter Karamell spurlos verschwinden. Ja. Ja, nachdem sie dann fertig gegessen hat und sich umguckt, ist niemand mehr da. Liegen am Boden noch ein paar Kleidungsreste, aber sonst ist nichts mehr zu sehen. Ja. Das heißt, vermutlich hat die kleine Linlin Alle alle aufgegessen. aufgegessen. Das ist jetzt auch so die nächstliegendste Theorie. Ja, es gibt natürlich noch die Möglichkeit, ja, die sind alle weggerannt, okay. Aber Glaube ich nicht. es ist relativ eindeutig, ohne zu eindeutig zu sein, dass sie gegessen wurden. Das ist schon recht hart so, wenn man Ja, drüber nachdenkt. das ist so ein bisschen Attack on Titan Vibe kommt da bei mir auch so. Vor allem, dass sie auch die Kräfte jetzt offensichtlich der Seelenfrucht hat. Also aktuell. Wir wissen ja nicht, wie das funktioniert. Kann ja sein, wirklich, dass wenn du einen Teufelskraftbenutzer aufisst, dass du dann die Kräfte von denen übernimmst. Wenn nicht zwar bescheuert, aber okay. Dann ist der Typ, dann ist ja praktisch der Teufelsfruchtnutzer die Frucht selbst. Ja, genau. Also nein, ich glaube nicht, dass es so ist. Ich kann mir eher vorstellen. Das war schon meine Theorie. Ja, komm. Meine Theorie ist folgende. Ich glaube, dass Big Mom nicht selbst Besitzerin der Seelenfrucht ist, auch nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Ich glaube tatsächlich, als Mother Caramel gemerkt hat, was so abgeht und dass sie keine Chance hat zu überleben, dass sie ihre eigene Seele aus ihrem Körper genommen hat und sich entweder mit Big Mom verbunden hat komplett oder vielleicht das Bild, was hinten noch im Haus steht, aktuell so als Avatar für sich genutzt hat, um, ja, weiß ich nicht, diese, also vielleicht musste sie ihre Seele aufteilen, weil ihre ganze Seele zu viel wäre, hat die Hälfte in Big Mom reingesteckt und die andere Hälfte in das Bild. Und weil sonst ist für mich nicht erklärbar, warum das Bild so viel Gewicht hat für Big Mom. Also sentimentaler Wert, na klar, immer wichtig und gerade bei Big Mom, die ja ein bisschen labil ist, würde ich mal fast behaupten, sicherlich eine gute Sache. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Zerstörung des Bildes noch ein viel heftigeres Event triggert, nämlich, dass die Seele von Caramel sich wieder verbindet und entweder Big Mom komplett übernimmt. Und so kann, oder, was ich eher glaube, sie in noch ein größeres Chaos stoßen wird und sie zum Beispiel realisiert, oh, Mother Caramel wollte uns ja verkaufen. Weil sonst macht dieser Twist mit, sie heißt ja eigentlich gar nicht Caramel, habe ich jetzt gelesen, sondern Carmel. Na gut. Wegen einer Heiligen oder so, ist ja auch egal. Ich sag weiter Caramel, das passt zum Ich auch. Arc. Ja, also ich glaube, Folgendes wird passieren. Irgendwas wird Big Mom jetzt darauf stoßen, dass Mutter Karamell nicht die Heilige war, die sie behauptet hat. Das wird dazu führen, dass ihre Wut so komplett unendlich wird, dass sie ja nicht nur alles in ihrer Umgebung, sondern vermutlich die ganze Insel und alle Inseln im Umkreis dem Erdboden gleich machen wird. Das ist Okay. so meine Und Idee. du meinst du, dass sie dann trotzdem mit dem Assassination-Plan jetzt noch fortschreiten können? Ich weiß es nicht. Was soll passieren? Also, es wäre zu langweilig, wenn sie jetzt mit dem Raketenwerfer sie einfach treffen und sie stirbt. Es wäre auch nicht besonders interessant, finde ich, wenn sie sie treffen und dadurch irgendwie so schwächen, dass, weiß ich auch nicht, da jetzt mehr möglich ist. Keine Ahnung. Nein, ich glaube tatsächlich, dass ich, ja, also das mit den Raketen wird nicht funktionieren. Und sie wird sich dann auch gegen ihre eigenen Leute wenden. Oder kompletter Twist des Twists. Sie wird zur Ruhe kommen, als sie sieht, was sie angerichtet hat und wieder etwas rationaler werden. Okay. Ja, keine Ahnung, es kann alles passieren. Ich finde, spekulieren macht natürlich aktuell sehr viel Spaß, aber ich glaube, ich bin immer noch nicht so ganz, beziehungsweise ich war mal eine Zeit lang auf der Seite, ja, es wird wirklich einen harten Schlagabtausch geben, Ruffy versus Big Mom, 1-1, aber davon bin ich jetzt mittlerweile ein bisschen weg, wenn man sieht, was sie vor 60 Jahren im Alter von 5 mit einem Riesendorf gemacht hat. Und jetzt 60 Jahre später mit Beherrschung der Teufelskraft, und sie hat ja noch nicht mal ihre körperliche Stärke eingesetzt, sie hat bisher nur ihre Teufelskräfte benutzt. Ja. Also da ist noch so viel nach oben. Glaube eher, dass ich bleib dabei, komplettes Chaos und ja. Aber wie glaubst du denn, ist das mit der Teufelsfrucht passiert? Also das finde ich irgendwie ein ganz interessantes Thema. Also es ist ja bestätigt, oder zumindest wissen wir, wenn ein Teufelsfruchtbenutzer stirbt, dass seine Teufelsfrucht dann wieder auftaucht. Genau. So. Ob die jetzt am Sterbeort auftaucht oder an dem Baum der Teufelsfrüchte, wenn es den überhaupt gibt, oder sonst einfach sich irgendwo neu materialisiert, das weiß ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass nachdem Big Mom sie dann unfreiwillig gegessen hat, dass die dann halt irgendwo aufgetaucht ist und irgendwann im Verlauf ihres Lebens Big Mom diese Teufelsfrucht in die Hände bekommen hat, ohne zu wissen, was das ist. Und die dann einfach gegessen hat, so. Und eigentlich Zufall ist, dass sie die jetzt auch hat, so. Ja, das ganz Zufall glaube ich nicht, aber ich bin da auch bei dir. Ich glaube, das ist die einfachste und auch die naheliegendste Lösung. Einen Teufelskraftnutzer essen und dann die Kraft von dem bekommen, weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Ich glaube auch, sie hat sie gegessen, sie ist gestorben und sagen wir mal, vielleicht im Haus, also ich glaube, ist ja auch Theorie jetzt, aber ich glaube, wenn die passende Frucht in der Nähe ist für die jeweilige Kraft, dann reinkarniert die Teufelskraft in diese Frucht. Ach so, du meinst, wenn du da jetzt ein Stück abbeißt und die jetzt da hinlegst, dass die auch nicht vergammelt oder so, sondern dass die da bestehen bleibt. Und wenn der tot ist, kann man dann wieder essen oder wie? Nee. Ich nehme da immer so gerne, wir haben im Prinzip schon einmal gesehen, wie eine Teufelsfrucht entstanden ist, nämlich als Smiley gestorben ist auf Punk Hazard. Da haben wir gesehen, dass die Axolotl-Salamanderfrucht in einen Apfel reinkarniert ist, der da in der Nähe war. Also suchte sich den nächsten... Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, sagen wir, die Gummifrucht hat die Form von dieser Frucht, die er halt gegessen hat. Die Giraffenfrucht muss immer so eine Banane sein. Die Axolotlfrucht muss halt ein Apfel sein. Ich glaube, dass wenn die passende Frucht dazu in der Nähe ist, dass das dann funktioniert mit dem Reinkarnieren. Wow. Das ist übrigens auch meine Theorie. Im Buch der Teufelskräfte, was ja schon öfter mal angeteased wurde, steht vielleicht sogar drin, welche Frucht zu der jeweiligen Kraft passt. Das glaube ich ist nämlich auch, so ist meiner Meinung nach auch Doflamingo an die Frucht von Ace drangekommen. Er hat einfach vorher gesehen, ach, Ace wird exekutiert. Ich habe die passende Frucht dabei. Ich muss nur nah genug an ihn dran sein. Also heißt das, er hatte während dem ganzen Kampf auf Marineford, was sich eine Birne in der Tasche, oder? Ja, nein, er muss sie ja nicht in der Tasche. Er kann sie auch in seinem Quartier gehabt haben oder in der kleinen Kiste. Ist ja völlig egal. Fakt ist, an seinem Körper hätte er sie auch haben können, weil Doflamingo hat ja bei dem Kampf nichts gemacht. Oder? Der hat ja keinen richtigen Schlagabtausch gehabt. Ja, stimmt nicht so wirklich. Und er musste ja nur sicher gehen, dass die Frucht näher dran ist. Also beispielsweise, das war eine Birne von der Feuerfrucht. Okay, wir wissen, wie es ungefähr aussah, aber sagen wir einfach mal, es war eine Birne. Er musste nur sicher gehen, dass seine Birne näher an ist dran ist als jede andere Birne. Ja, genau. Es wäre so geil, wenn das jeder wüsste und jeder von denen hat was in der Birne dabei und die streiten sich dann so, wer näher dran steht. So halten die dann da über die Leiche von Ace drüber. Los, komm. Ja. Ich glaube aber echt, dass dieses Buch der Teufelskräfte halt nur sehr, sehr wenige Leute da Einblick drauf haben. Und es passt jetzt nicht zum Kapitel direkt, aber Doflamingo wusste ja auch, was die Operationsfrucht ist, also wie die aussieht. Er wusste ja von der Funktion. Das kann er ja nur aus dem Buch der Teufelskräfte wissen. Also ich glaube, das ist vielleicht auch mal ein anderes Thema, wenn wir gleich nochmal über Teufelsfrüchte oder direkt über das Buch Ja. sprechen. Nein, aber ich glaube, Big Mom ist drangekommen, hat sie gekillt, die Frucht war irgendwo in der Nähe, Big Mom war allein, hat irgendwann Hunger bekommen, hat alles in der Nähe aufgegessen, da war die Teufelsfrucht dabei. Einfachste Lösung und ich glaube, die Lösung, die ich am besten finde. Ja, glaube ich, bin ich auch der Meinung. Ja, Ja. jetzt ist das Flashback zu Ende. Aber eigentlich, sie ist 6 Jahre alt. Was ist in den anderen 62 Jahren passiert? Tja, vielleicht Meinst erfahren du, wir das noch, vielleicht auch nicht. was schätzt du? Glaubst du, da kommt noch was? Das ist jetzt natürlich die Frage, ob wir tatsächlich auf Whole Cake Island sind oder nicht. Je nachdem, kann sie dann einfach da oder bleibt sie dann einfach da und macht dann mit Das Reisenden, würde. die dann so vorbeikommen, irgendwie baut sie sich da ihr Imperium auf. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht Whole Cake Island ist und irgendwer, vielleicht kommen nochmal die Riesen zurück, um noch da ein Kind hinzubringen oder Semla oder was weiß ich nicht. Und dann das, was sich dann mit denen macht, ja. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist, weil das halt so viel Zeit ist, die noch Ja. dazwischen liegt. Also da kann ja 60 Jahre, da kann ja wirklich alles passieren. Ja, eben. Na, ich glaube aber wirklich, also ich würde jetzt fast mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Whole Cake Island ist, weil, wie gesagt, diese Berge sehen schon sehr danach aus und es ergibt halt einfach Sinn, dass sie weiß ja nicht, wo Mutter Karamell hingegangen ist, dass sie da immer noch wartet, auch 60 Jahre später und auf Ja, ihre das Rückkehr wartet. ist natürlich eine plausible Theorie, ja. Aber was mit der Seele von, was mit dem Bild auf sich hat, das wird dann wahrscheinlich nächstes Kapitel aufgeklärt. Na, hoffentlich. Ja, wird langsamer Zeit. Also, ich weiß nicht, mittlerweile muss es da mal einen Schlagabtausch geben. Und da muss jetzt mal das Chaos ausbrechen und die Post abgehen. So sehe ich das. Das ist mir im Moment, die zwei Kapitel jetzt, ich mag Big Mom als Bösewicht einfach nicht. Also ich finde den Arc mega gut, aber da hätte man auch XY hinstellen können. Also da hätte auch Katakuri der Endboss sein können. Das interessiert mich irgendwie nicht. Ja, vielleicht kriegt ja Big Mom noch irgendwie die Chance, dich zu überzeugen. Ja, hoffentlich. Also ein richtig geiler Gear 4 Halbriesen-Ruffy gegen Big Mom, das wäre schon geil. Okay, wir hoffen auf jede Menge Action im nächsten Kapitel, um Antworten we wegen des Bildes. Und ja, warten dann auf die nächste Woche zu Kapitel 868. Ja, kleine Info noch, wir haben jetzt auch einen Blog auf Bing Stammtisch, alles zusammengeschrieben.com. Da könnt ihr die neuen Folgen auch alle runterladen, beziehungsweise aus einer Dropbox könnt ihr die alle runterladen oder im Feed, der da angegeben ist. Also wir haben uns ein bisschen aufgeteilt, so dass ihr nicht immer die YouTube-Videos gucken müsst, was ja für einen Podcast eigentlich doof ist. Und dann planen wir natürlich noch, das irgendwie für mobile Geräte Genau, iTunes, umzusetzen. wenn iTunes nicht so scheiße wäre, wäre es schon lange da. Aber also entweder ist iTunes scheiße oder ich unfähig. Ah, lassen wir das. Wir wollen ja noch veröffentlichen. Kommt auf jeden Fall. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Hoffen wir mal. Haben wir eigentlich alles abgearbeitet? Ja. Danke fürs Zuhören und spätestens bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Thank you.